Deutschlandfunk Kultur, Studio 9. Der Tag mit der Journalistin Elisabeth Nia. Und wir schlagen die Süddeutsche Zeitung auf. Auf der Seite 5, ganzseitig, was sehen wir? Die Entschuldigung von Facebook, unterschrieben von Mark Zuckerberg persönlich. Man entschuldigt sich also, weil, ja, wir wissen es, weil der Datenskandal passiert ist. Überzeugt uns das, wenn Facebook jetzt hier so große Anzeigen schaltet, Vania? Ich finde es total lustig, dass ausgerechnet Facebook in diesen Zeiten wieder so auf die gute alte Zeitung zurückgreift und so in Printmedien Anzeigen schaltet. Denn genau. Jemand wie Zuckerberg hat ja im Moment mit Sicherheit 1000 Anfragen von Fernsehsendern aller Art und hätte viele, viele Möglichkeiten. Aber es gibt doch offenbar noch genügend Leser, die eben die Zeitung aufschlagen und die das jetzt hier wie wir sehen. Und die sie wichtig und relevant finden und in der Sache so eine Geste, ich habe verstanden, ist natürlich gut, aber absolut unzureichend und man fasst sich eher an den Kopf, wie Facebook eigentlich so lange dieses ganze Problem unterschätzen konnte, also erst wahrscheinlich wissentlich nicht zur Sprache gebracht hat. Die waren ja 2 Jahre lang darüber informiert, was da passierte. Und dann jetzt aber auch in dieser Situation so spät und so schlecht kommuniziert hat. Aber jetzt schreibt hier Mark Zuckerberg, also er will alles tun, um Schritte zu unternehmen, um sicherzustellen, dass es nicht noch einmal passiert. Das ist eine Verzweiflungstat, weil er weiß, dass das den Regierungen nicht reichen wird, sondern dass jetzt Regulierung kommen wird. Wahrscheinlich schadet das Facebook trotzdem nur so mittelmäßig viel, weil eben viele Leute sich gar nicht mehr erlauben können, ihren Facebook-Account zu löschen, vor allem die Unternehmen nicht. Aber es gibt ja Studien darüber, wo es gesagt wird, die Hälfte der Nutzer haben darüber nachgedacht, ob sie es jetzt nicht vielleicht doch tun genau, sollten. Genau, und da steht auch nachgedacht, weil das offenbar die allermeisten dann doch wieder verworfen haben. Wir haben heute auch gerade einen Politiker interviewt, der auch sagte, klar habe ich drüber nachgedacht und mich geärgert, aber ich kann doch meine Arbeit gar nicht machen als Politiker ohne. Also der Schaden wird sich gering halten, aber es werden Regierungen reagieren, der Datenschutz wird verschärft werden, wir werden mehr Regulierung sehen, da bin ich ganz sicher. Die EU hat ja auch schon eine Datenschutzrichtlinie, die im Mai in Kraft treten wird, und jetzt kam gerade eben die Eilmeldung, dass die EU-Kommission dem Facebook-Konzern eine 2-wöchige Frist gesetzt hat, um Fragen zum Datenskandal zu beantworten. Also da merkt man das schon, dass der Druck steigt. Ja, und das ist ja aber alles noch sehr moderat. Also mein Gott, also Fragen beantworten. Na, immerhin. Bislang ist ja zum Beispiel auch das Treffen gestern mit den Facebook-Managern im Bundesjustizministerium mit der Frau Barley war ja auch, da sagt man, naja, da waren jetzt nicht die obersten Manager von Facebook überhaupt, aber es waren welche da und es wurde darüber gesprochen und das ist doch schon mal ein Zeichen. Ja, man sieht halt, dass es für die Bundesregierung auch irgendwie ein neues Thema ist, dass man da nicht so viele Erfahrungen damit hat. Die Bundeskanzlerin hat in ihren Reden immer mal wieder gesagt, Daten sind das neue Öl und man müsste eigentlich so wie früher beim Ölkartell der OPEC irgendwie da auch einschreiten, um Machtballung zu verhindern. Aber es gibt auch so eine gewisse Hilflosigkeit bei der Frage, wie das geschehen könnte. Und so langsam kommen aber reale Vorschläge auf den Tisch, also auch welche, die es schon lange gibt, aber die erreichen, habe ich den Eindruck, die Regierung erst jetzt. So wie das ganze Thema Digitalisierung ja auch die Regierung eigentlich mit Jahren verspätet, aber jetzt doch sehr erreicht hat und es großen Ehrgeiz und Ankündigungen zumindest gibt, da zu reagieren. Und ich glaube, es ist ja gar nicht so schwer, was gemacht werden müsste. Zum Beispiel Beweislastumkehr, die Leute müssen aktiv zustimmen, dass Facebook-Daten nutzt. Das wäre eine leicht zu machende Änderung, statt einfach bisher nur, wenn man die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen hat, AGB so einen Haken dran machen. Wenn man ehrlich ist, tun das ja die wenigsten. Tun die wenigsten. Aber wenn man jetzt tatsächlich nochmal weiterdenkt, es kam dieser Vorschlag von der Piratenpartei, dass man Facebook verstaatlicht. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wurde ja mal gegründet, damit die Gesellschaft die Kontrolle über die wichtigsten Informationskanäle hatte. Das war nach der Zeit des Nationalsozialismus, vergisst man ja auch manchmal. Facebook ist ja auch wirklich ein Medium und läuft den normalen oder bisher etablierten Medien den Rang ab. Aber dort kontrolliert eben das Unternehmen die Nutzer und nicht umgekehrt. Deswegen ist die Idee vielleicht gar nicht so schlecht, dass man sagt, gut, wir gucken, wie man das vergesellschaften kann unter demokratische Kontrolle. Stellen kann. Also was ich richtig gut an dem Vorschlag von den Piraten finde, ist, dass er eigentlich die Dimension deutlich macht, in der man da denken muss. Es geht eben nicht darum, einfach mal einen Fragenkatalog zu erstellen oder sich mal mit jemandem zu treffen, sondern es geht hier um eine riesige Machtballung, wo einfach so grundsätzliche Dinge irgendwie getan werden müssen. Also ein anderer Vergleich war ja Eisenhower, der mal die Automobilindustrie in Amerika zerschlagen hat, in den 30er Jahren, glaube ich, in Amerika, so richtig harte Antikartellgesetze Gesetze gemacht hat. Das ist im Moment auch dran. Verstaatlichung ist halt natürlich komplett unrealistisch. Wer sollte das tun? Schon in Europa. Es wird keine Mehrheiten geben, die das tun. Aber es zeigt sich doch, dass es eben mit ein bisschen Verbraucherschutz nicht getan ist, sondern um sehr grundsätzliche Fragen geht. Elisabeth Nier hier zu Gast in Studio 9.